In Gang der Hauptstadt des Bezirkes Zagang wurde der Schülerpalast langer Weg zum Lernen modernisiert und eingeweiht. Der Palast verfügt auf einem hohen Niveau über alle Bedingungen und Umstände für die außerschulische Erziehung der Schulkinder, wie über 30 Zirkelräume und eine multifunktionale Sporthalle, in der auch großes Konzert veranstaltet werden kann. Auf der Eröffnungsfeier am 8. September verwies der Redner auf die große Fürsorge der Staatsführer Kim Il-sung und Kim Jong-il um die Errichtung des Palastes und unterstrich, dass Marschall Kim Jong-un liebevolle Maßnahmen dafür ergriffen habe, den Schülerpalast auf höchstem Niveau zu rekonstruieren.